die treibende Kraft im Raum. Das heißt, wenn sie kommen, treffen sie auf ihn, auf seine nette, liebenswürdige Art, und er wird ihnen dann auch den Film vorführen, der dann aus diesem Filmarchiv kommt, und natürlich auch oft neue Arthouse-Filme, die dort gezeigt werden, nämlich in dieser Murnau-Stiftung im Filmhaus, das hinter dem Bahnhof in Wiesbaden ist. Ein wunderschönes, großes Gebäude. Seit ihrer Gründung im Jahr 1966 setzt sich die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, eine Stiftung bürgerlichen Rechts, für den Erhalt und die Pflege eines Großteils des deutschen Filmerbes ein. Also Ort des deutschen Filmerbes ist die Murnau-Stiftung und eben auch dieses Gebäude, wo Sie die Filme auch sehen können. Ihre einzigartigen Bestände öffentlich zugänglich zu machen, gewinnt seit Jahren an Bedeutung und wird die Arbeit auch künftig zunehmend prägend. Wichtiges Stiftungskapital ist der einzigartige, in sich geschlossene Filmstock, der Kopien und Materialien der ehemaligen Produktionsfirmen UFA, Universum Film, Bavaria, Terra, Tobis und Berlin Film, samt den damit verbundenen Rechten aus über 6 Jahrzehnten deutscher Filmproduktion umfasst. Aufgabe und Ziel ist es, kein anderes Medium hat das 20. Jahrhundert so geprägt, es so umfassend und authentisch festgehalten wie der Film. Keines war aber auch je so von Verlust bedroht. Verstümmelung, Vernichtung und Zersetzung des Materials haben heute einen Großteil des Filmerbes bereits nachhaltig geschädigt. Die Murnau-Stiftung hatte sich zur Aufgabe gemacht, dieses kulturelle Filmerbe zu erhalten, wiederherzustellen, zu restaurieren und zu rekonstruieren, sowie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bestände und Titel. Der kultur- und filmhistorisch herausragende Bestand reicht vom Beginn der Filmlaufbilder bis zum Anfang der 60er Jahre und umfasst 2000 Stummfilme, 1000 Tonfilme und rund 3000 Kurz-, Werbe- und Dokumentarfilme. Dazu gehören Filme bedeutender Regisseure wie Fritz Lang, Ernst Lubitsch, Detlef Sierk, Helmut Keutner und Friedrich Wilhelm Murnau natürlich, dem Namensgeber der Stiftung. Zu den bekanntesten Titeln zählt Das Kabinett des Dr. Caligari 1919 bis 20, Metropolis von 1925, 26, Der blaue Engel 1929, 30, Die drei von der Tankstelle von 1930, Münchhausen von 1942, 43 und Die große Freiheit Nummer 7 von 1943, 44. Deutsches Filmhaus in Wiesbaden. Seit 2009 betreibt die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in zentraler Lage der Landeshauptstadt Wiesbaden das Deutsche Filmhaus, das filmkulturellen Einrichtungen, Interessenvertretungen aus der Filmwirtschaft sowie Film- und Medienunternehmen ein gemeinsames Domizil bietet. In dem modernen Büro- und Veranstaltungskomplex bietet das Murnau Filmtheater einen öffentlichen Kinospielbetrieb. Im Multifunktionsbereich befinden sich zahlreiche Veranstaltungen und Ausstellungen. Dort in diesem Haus ist auch die HSK, die deutsche Filmkontrolle sozusagen, die freiwillige Selbstkontrolle, die auch die die Jahre bzw. die Alter festlegt, in denen junge Menschen bzw. ältere Filme dann auch sehen können. Das ist eine Empfehlung und natürlich wird sich danach auch gerichtet. Das ist für viele von Ihnen vielleicht interessant, und ich bin schon einmal Bahn gefahren mit einem Herrn, der sagte, ich muss jetzt einen Film betrachten und mich dann entscheiden, welche Altersgruppe diesen dann am besten sehen kann. Wenn Sie in das Filmhaus kommen, da gibt es eine wunderbare Programmzeitschrift bzw. auch Broschüre, die Sie auch natürlich im Internet unter www.murnau-stiftung.de finden können, wo Sie natürlich auch die Geschichte des Hauses, den Verleih, das Kino und den Förderverein dann belesen, anlesen können und sich informieren können. Zu den Beständen der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung spiegeln sich natürlich Film- und Zeitgeschichte wider. Die Filme sind ein lebendiges Gedächtnis des 20. Jahrhunderts, von der Frühgeschichte im Kaiserreich 1895 bis 1911 über das Weimarer Kino 1918 bis 1933 und die Filmproduktion im Dritten Reich 1933 bis 1945 und bis in die bundesrepublikanische Nachkriegszeit 1945 bis in die 60er Jahre. Neuere Filme spielen dort auch, die können Sie dann zwischen den alten bzw. Programmen um die alten Filme herum sehen und Herr Ross hat da ganz tolle Ideen im Kreativbereich verwirklicht und die können Sie dann auch miterleben und das geht bis in das Kulinarische in Zusammenarbeit mit einigen Wiesbadener Betrieben, sodass man natürlich dort auch alles Mögliche feiern kann und natürlich auch die neuesten schönen Filme sehen, besprechen und auch zum Teil mit Regisseuren darüber sprechen kann. In dieser Zeit im Moment ein Herr Sommerlatte als Regisseur, der einen neuen Film gedreht hat und der dann mit anderen Vereinen in Wiesbaden zusammen eine Abendveranstaltung bringen wird im Dezember 2019. Aber das ist natürlich für Sie jederzeit zu erreichen, dieses Filmhaus, und die Programmgestaltung ist jahrrund. Das heißt, da gibt es keine großen Pausen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich jetzt in ein Gartenlokal in Wiesbaden in der Weststadt begibt und sich mit Herrn Ross unterhält. Und das können Sie dann jetzt miterleben. Das war im Sommer 2019 und ein sehr gemütlicher Nachmittag. Hören Sie jetzt unser Gespräch mit Wolf Ross von der Filmstiftung Murnau und wie gesagt, ich bin Susanne Nielsen und wir hören uns jetzt das Gespräch an. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen, und wir sitzen in einem herrlichen Garten in Wiesbaden im Sommer 2019 und unterhalten uns mit Wolf Ross und das ist hier das Westend von Wiesbaden. Das ist auch so eine ganz gemütliche Ecke, finde ich. Aber kennengelernt haben wir uns in der Murnau-Stiftung. Das ist ein Gebäude mit Kino. Und da sitzt auch die FSK, interessanterweise, die jetzt eine Jubiläum feierte. Die gibt es mir auch schon länger. Aber du machst hier das Kreative in dieser Murnau-Stiftung. Erzähl uns mal, was du so machst. Hallo. Was mache ich? Ich bin angestellt als fester Projectionist sozusagen, aha, Filmvorführer, wie das in Oldschool hieß. Ja. Das habe ich auch schon jetzt über 15, gibt schon lange nicht. Aber da wir ja über diese Stiftung praktisch noch Originalfilmmaterial zeigen können und dürfen, und wir betreuen ja das deutsche Filmerbe, in dem Zuge mache ich das halt noch und kann es auch noch. Und, also alte Filme, neue Filme, alte, Kunst. Wir haben eine Mischung aus Arthouse, Programm, Kino, genau. Und den kreativen Part, insofern mache ich ihn dort, da ich zwei Konzepte entwickelt habe. Das eine ging darum, Kurzfilme aus unserem Archiv zu zeigen. Das und ist ein Werbefilme, großes Archiv, ne? Ziemlich großes Archiv, ja. Sind über 10.000 Exponate und unterschiedlicher Fasson etc. Und die sind und in Wiesbaden, bei der Murnau-Stiftung oder ist die Stiftung national? Nein, das ist hier in Wiesbaden, genau. Okay. Und da ging es darum, dass ich alte Werbefilme gezeigt habe und dann auch recherchiert habe, sogar Original-Zeitzeugen noch aus der damaligen Zeit Filmemacher gefunden habe oder zumindest die Söhne der Filmemacher von damals, die mit mir befreundet sind, weil wir über das ZDF verkoppelt waren, zweites deutsches Fernsehen. Das für die in Mainz sitzt, aber auch ehemals in Wiesbaden saß und für die ich auch schon gearbeitet habe. Und da habe ich so eine Show draus gemacht, das heißt Wolfs Kuriosum, und habe praktisch versucht, einen roten Faden zu finden mit allen kleinen Geschichten, die da so erzählt werden. Und kann man da ein Beispiel nennen? Ja, das beste Beispiel ist, glaube ich, Schottporzellan. Das werden ganz viele Oldschooler kennen. Es gab mal Porzellan, das konnte man sowohl in den Ofen schieben oder auf die Herdplatte stellen und dann aber auch als zum Servieren auf den Tisch gleich platzieren. Das heißt, der Auflauf war dann erst im Ofen und dann stand er aber für Muttern direkt parat auf dem Tisch und es sah trotzdem ästhetisch und hübsch aus. Okay. So. Wann war das? Das war in den 40er, 50er, 60er Jahren. Okay. Haben also die angefangen. Man wurde schon bequemer. Also es wurde nicht immer so umgefüllt. Da fehlte die Minna, die das macht. Genau, so ungefähr. Die Minna fehlte. Und da gab es eine schöne Anekdote, die ich von dem Sohn des Filmemachers, der zwei Kurzfilme gemacht hat, also Werbefilme für die Firma, bekommen habe. Wobei es darum ging, dass sich die, ich versuche es zu rekonstruieren, der Wortlaut, ich habe ihn leider nicht dabei, aber es gab die deutsche Eisenwarenpfannenmanufaktur. Okay. Und die hat sich in einem Schreiben offiziell ausgelassen und ihnen verboten, diesen Firmen zu zeigen, weil die natürlich... Ne? Ah, konnten keine Eisenwaren mehr, genau, keine Pfannen. Weil es ja alles aus Glas war. Es ging ja um Glaswaren. Ah. Also ganz schön. Und solche Geschichten, das habe ich dann den Gästen halt auch vorgelesen und kredenzt. Und das macht so diese Show aus. Einfach auch eine bunte Mischung. Also und es Film sind, und dann ja, natürlich. Und ich mache immer so ein bisschen Stop. Ja, ich mache ja alles. Ja. Das heißt, ich wetze immer zwischen Vorführraum und Publikumssaal hin und her, mache immer einen kleinen Stop nach 3, 4 kleinen Filmen und erzähle dann eine Geschichte oder mache ein Introducing, was kommt oder woher die Sachen stammen. Und der Saal ist ein bisschen, also sag mal, wie viele Leute da reingehen? 100 Plätze haben wir. Also es ist nicht riesig groß. Nein. Und da kann man auch noch die Treppe runter, Treppe rauf. Also das ja, ist ja nicht so schlimm. Ich bin auch noch in der Lage. Das wird zwar immer schwieriger, aber naja. Alles gut. Nein. So alt bist du dann. Nein, aber es ist okay. Also das ist, weil es einfach sehr gemütlich ist und sehr überschaubar bei uns. Wir sind kein Mainstream, wir sind kein Riesenkino. Ja. Das ist sehr kuschelig, sage ich immer. Ja. Und das mögen auch die Leute. Ja. So. Also das war das eine. Und zum anderen, darf ich mal fragen, wo Schott beheimatet war? In Mainz. Immer noch. Ach, das ist. Immer noch. Aha. Also Schott hat auch. Glas, das man also in den Ofen schieben kann, weiterhin. Natürlich, Schott hat auch für das Hubble-Teleskop die Optik gemacht. Ah, also Schott ist überall in aller Munde, weltweit ein Konzern. Und natürlich mit dieser Sache ganz speziell damals, das machen die auch heute in der Form nicht mehr. Aber ich selbst habe auch Gläser zu Hause, Weingläser, die nicht zerbrechbar sind. Ja, sowas machen die auch noch. Also das ist einfach ein Weltkonzern, gerade auch optisch natürlich ganz viel. In allen Teleskopen, in allen Mikroskopen. Das ich meine, man kennt die Firma Leitz, man denkt an Leitz, wenn man an Filmen und Schottglas. Aber Schottglas ist ein Name. Bis jetzt. So. Und das ist Mainz. Genau. Schön. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel von vielen. Ganz da gibt es dann ganz viele Beispiele über kleine Reisefilme, Filmchen über Malaria, etc. Das ist ja schon mal ein himmelweiter Unterschied, ob ich nur einen Reisefilm zeige oder Malaria. Ja, also, wir wollen ja kein Product Placement machen, deswegen, da ging es auch um einen Pharmakonzern. Im Endeffekt, der hat einen Werbefilm in Auftrag gegeben, wenn man den Werbefilm, ist einer meiner Liebsten, der ist schwarz-weiß, gezeichnet, schön. Animiert. Aha. Und du weißt von Anfang an gar nicht, worum es geht. Ja. Ja, es wird einfach dargestellt, dass in Afrika Einheimische von einer Fliege gestochen werden, beim Knutschen sozusagen. Aha. Und dann wird der Mann krank. Aha. Und alle wissen so nicht, worum es geht. Ja, klar. Und dann kommen die weißen Doktoren und so. Also es ist eine ganz heiße Geschichte, die in einer knappen Viertelstunde zeichentrickmäßig erzählt wird, um dann irgendwann den Bogen zu brechen, dass es eigentlich um ein Präparat geht gegen Malaria. Aha. Also so spannende Geschichte. Wurde dieser Film gezeigt im Kino? Oder das waren Vorfilme für normale Langfilme. Ja, also nicht ein die Werbefilm. Fox-tönende Wochenschau. Nein, das nicht. Nein, das nicht. Das nicht. Das hat mir sehr viel Geschichtswissen. Ja, ja. Alte Filme dieser Art. Ja, ja. Habe ich dann später mal gesehen. Das ist interessant. Erda sitzt auch in Mainz. In Mainz. Mhm. Ist also, mit Schuhcreme habt ihr dann doch... Schuhcreme haben wir, glaube ich, keinen im Repertoire. Ja. Wobei, die haben das auch gemacht, natürlich. Ja. Und Persil ist jetzt nach Amerika gekommen. Da habe ich auch gelacht. Also, es gibt ja auch das schöne Wort Persilschein. Und wer sich da mit Geschichte auskennt, der weiß dann, wo wir hinwollen. Aber das lassen wir jetzt mal sein. Da gibt es sehr vieles, was man lernen kann. Jetzt machst du das zweite, du hast gesagt zwei Konzepte. Also das eine Konzept ist diese Art von Werbefilme, sich damit auseinandersetzen. Und da so eine kleine Show draus machen, um ein bisschen was zu erzählen. Und das alle auch, mir geht es halt auch, ich will die Leute insofern unterhalten, dass sie sich wohlfühlen. Ich will die nicht quälen mit Informationen. Ich bin kein Filmerzähler. Ja. Ich stelle mich nicht dahin, erzähle den Leuten vor dem Film den Film. Das finde ich nämlich ganz scheußlich und grausig. Das ist so ein Major Spoiling. Ja. Also es gibt Leute, Gut, es gibt den Beruf des Filmwissenschaftlers, die neigen natürlich dazu, vorher einen Film zu analysieren und den vorher zu interpretieren. Ja, aber besser und hinterher. Ja. Passiert ab und zu hier im Caligari, das glaube ich. Wird überall das wird überall so gemacht, genau. Das ist auch so ein Kulturkino in Wiesbaden, muss man sagen. Ja, es gibt ein ganz großartiges natürlich. Ja. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen an so Geschichten. Meiner war immer ich bin auf der Seite der Künstler. weil ich ja selbst ein Filmemacher bin. Ich habe ja Filme gemacht und komme daher auch und war beim Fernsehen, beim Film, beim Theater, um es kurz mal einzuwerfen. Und das und auch in der Bildernkunst. Ich habe ja Bildhauerei, Malerei auch gemacht selbst und Ateliers gehabt. Das heißt, ich bin da eher vom Herzen und von der Emotion beim Film. Auf der Film. Seite des Machers. Ja. Und ich lasse die Leute, ich mache das Licht aus und die sollen das mal 2 Stunden fühlen und ertragen, was da so passiert und dann entscheiden, wie so ein Film funktioniert. Also das ist eher so mein Ding. Mhm. Und da sind wir beim nächsten, meine nächste Idee, da ging es halt auch um diese klassischen Emotionen, um die Lust vor allen Dingen. Und ich habe einfach gesagt, was macht mehr Lust als ein Film über Essen etc.? Und so kam ich natürlich ganz klar auch, weil ich auch selbst gerne koche. Ich wollte nämlich mal Koch werden vor 100.000 Jahren, habe es Gott sei Dank nicht gemacht. Und, aber du kochst noch, nehme ich an. Ja, natürlich. Ich habe Jahrzehnte auch in der Gastronomie gearbeitet, also ich kenne mich ganz gut aus auch, wirklich. Ja. Nicht nur mit dem Trinken. Nein, Gastronomie macht ja ihr Geld nicht übers Essen, sondern eigentlich über Getränke, Kino, übers Popcorn, das haben wir zum Beispiel auch nicht. Ja. Also finde ich, in Deutschland ist so wert. Ja. Nee, und ist süß. So. Also ja, es gibt für alles. Amerika ist Popcorn salzig und in Deutschland ist es süß. Ja, in der USA dann noch buttered und so, das ist so ein ganz hart. Ja, da gibt es so sehr viele, Richtungen. Ja. Ich kenne das. Nein, also insofern, da sind wir bei lecker, also das heißt einfach köstliches Kino entwickelt und entworfen, zu sagen, wir zeigen einen Film. In den meisten Fällen geht es auch um Kochkunst oder Köche und dann natürlich die dazugehörige Liebe und die ganzen Finessen, die damit anheimgehen. Da musst du jetzt auch mal Beispiele nennen, weil da gibt es ja jetzt eine Serie, die du dieses schon im Vorfeld jetzt beworben. Bewirbst. Ich habe sie für September. Ja, genau. Mir das gehört. Aber wir durften es nicht sagen beim zweiten Film, weil da einer drin war, dem das geschenkt wurde. Genau. Und dann, der durfte das nicht hören. Nein, und der sollte das nicht. Allen anderen das auch vorenthalten. Wie schade. Das war jetzt eine Ausnahme, aber das macht uns auch aus. Das heißt, ich gehe auf solche ganzen feinen Details ein, was ja normalerweise irre ist. Ja, ich nehme alles auch eine Stange Geld. Kostet mit dem Essen zusammen, ist es nicht so preiswert wie einfach ein Kinofilm. Das ist nein, ein bisschen mehr. Das sind, also bei uns sind es dann 39 Euro. Ja, das ist aber wirklich auch ein Witz. Aber ist auch nichts. Ganz ehrlich, es ist wirklich okay. Ein Lunch. Genau, eben. Und wenn man das überlegt, und normalerweise kriegt man keinen Film dazu und nicht die nette Gesellschaft von auch anderen Essenden. Lustbegierenden, Essenden und Filmszeniasten. Und Geburtstagsschenkenden. Ja, oder also, so, also ich habe schon die tollsten Sachen da erlebt. Ja. Und jetzt fängt das im September wieder an bei uns. Und wir sitzen jetzt im Juli, müssen wir sagen. Wir sitzen Gott sei Dank nicht in der Sonne, aber es ist sehr heiß. Genau. Das ist auch ein heißer Sommer in USA, egal wo wir sind. Ja. Global Warming. Ja, aber angenehm noch. In Wiesbaden angenehm. Ich stelle mir jetzt gerade Florida vor. Das ist anders. Nicht so ein bisschen, da sitzen wir drin bei Kühlung. Okay, auch gut. Was für Filme hast du da im Programm im Herbst? Also wir starten mit einer deutschen Produktion, das sind 25 Kilometer, heißt das höchst. Aha. 25 km/h. Das ist mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger, werden einige kennen, deutsche Schauspieler der modernen und der jungen, des jungen deutschen Films, großartige. Und das Lustige muss ich aber dazu sagen, ich habe jetzt ein bisschen gebrochen bei dem September und dem Oktober mit dem normalen Kult, den wir haben, ums Essen und ums Kochen, weil die ersten beiden Filme überhaupt nichts damit zu tun haben. Aha, aber trotzdem wird gegessen. Im ersten Film wird irre viel gegessen, die essen einfach viel in dem Film. Es hat aber mit der eigentlichen Geschichte nichts zu tun. Aha, ja. Das ist nicht mein Dinner with André, denn da wird ja nur geredet. Genau, und gegessen. Ja, nein, also, das ist es nicht. Es ist auch nicht das große Fressen, wo dann auch der Kult dahinter steht, der aber sehr makaber ist. Wobei, das ist eine andere Idee von mir, die können wir auch gerne besprechen. Das führt woanders hin, genau. Vielleicht und, eine Führung durch die Metzgerei, das würde ich dann anregen. Zum Beispiel. So ähnlich wie bei dänischen Delikatessen dann. Das ist auch schön. Ja, da gibt es auch noch so ein. Da habe ich noch einige Ideen. Ja, ich ja auch. Da gibt es einiges im Petto. However, aber dieser Film ist einfach großartig. Es ist eine tolle deutsche Produktion. Aha. Es ist eigentlich ein Roadmovie und zwar insofern, dass diese beiden Brüder, die sie darstellen, sich bei der Beerdigung ihres Vaters nach 30 Jahren wiedersehen und nachts im Dollen Kopf mit den Beerdigungsanzügen noch an, mit den Mofas den Roadtrip anfangen. Oh, mehr braucht man gar nicht sagen, weil das ist einfach eine spannende Geschichte. Okay. Die macht Spaß und wie gesagt, sie essen halt relativ viel. Ja. Und deswegen passte das einfach. Und der zweite dann im Oktober ist ein Wes Anderson Film. Okay. Da Chilling Limited heißt er. Das hat auch überhaupt nichts mit Essen zu tun. Das sind drei verrückte Brüder, die in einem Zug durch Indien reisen, um ihre Mutter im katholischen Kloster zu finden. Mehr braucht man da auch nicht zu sagen, weil dieser Film an sich einfach unglaublich gut ist. Ja. So. Wir haben wir haben gerade eine Pause gemacht wegen Wind. Und die können wir auch ruhig nennen, weil wir wollen ja natürlich nicht Wind, sondern wir wollen Stimme projizieren. Genau. Und wir sind beide in der Produktion oder wissen um die und da möchten wir auch technisch mit ihnen eins werden. Und da geht es jetzt um diese S-Filme. Und du hast gesagt, also der Wes Anderson-Film, wo es also durch Indien durchgeht, glaube ich, und eine sehr skurrile Geschichte. Eine skurrile, wunderbare Geschichte. Gibt es denn auch indisches Essen, oder was natürlich machst du denn? Natürlich. Ja. Also das ging mir einfach darum, weil dieser Film einfach, wenn man danach den geschaut hat, hatte ich irre Lust auf indisches Essen, was ich persönlich auch sehr mag, weil es einfach sehr lecker ist. Ja. Machst du dann auch dann die Atmosphäre so? Das heißt, bringst du dann auch indische Tücher mit und solche Sachen? Ja, das ist der Trick, Das ist immer mein... Also ich habe einen irren Fundus. Ich war irgendwann mal vor 100.000 Jahren Apothekendekorateur. Was sehr unspektakulär. Hast du indische Tücher? Nein, da nicht so, aber ich will nur damit sagen, ich habe einen großen Fundus und da kommt immer auch ein bisschen was dazu. Kostüme. Auch schön, das kann man auch machen. Nein, ich habe auch schon für Veranstaltungen für einen Film aus der USA, habe ich auch schon Sachen dann auch gemalt in groß auf Tüchern. Schön. Also so, wie es mich gerade packt. Ja. Und ich versuche halt auch immer an der Story zu sein. Ja. Also ich weiß, ohne zu spoilern, aber bei dem 25 km/h werde ich da echte Mofas hinstellen, auf jeden Fall. So Geschichten, die habe ich schon im Petto. Und bei dem indischen Film natürlich, das wird schön bunt und knallig und toll. Und eine Kuckucksuhr wird es dann auch irgendwo noch geben und so Geschichten. Also ich versuche schon so kleine Hints zur Story zu bringen oder selbst was zu kreieren. Und das wird dann praktisch in dem Foyer und in dem Speisesaal so schön hergerichtet, weil ich finde es einfach wichtig, dass die Leute Atmosphäre haben. Absolut. Nur auf weißen Tischdecken und mit einer blöden Kerze, das kann echt jeder. Und das ist auch ganz schrecklich. Das passt ja auch zu irgendeinem Film, aber nicht zu diesem. Dann fehlt auch der Kronleuchter, den bringst du dann hoffentlich auch mit. Hatte ich auch schon, in klein. Ja, also wie gesagt, das ist dann auch immer auf meinen Mist gewachsen, das merkt man dann auch. Aber ich glaube und ich glaube auch zu wissen, dass die Leute das mir danken mittlerweile, die freuen sich schon und fragen regelrecht. Und das ist es dann halt. Und das ist so eine runde Nummer. Und die Leute gehen da raus. Wie sind das dann? Naja, wir machen 2x4. Ne? Und mit einer Sommerpause, die jetzt gerade stattfindet, von Januar bis April und dann praktisch von September bis Dezember. Okay. Und was habt ihr jetzt gerade hinter euch? Zum Beispiel war das auch irgendwie... Der letzte was hatten wir im April? Oh Gott, das ist schon wieder so lange her. Sorry, da muss ich passen gerade. Da habe ich einen Brainout. Nix memorable, dass du sagst? Naja, doch, natürlich. Wir hatten Madame Malaroy zum Beispiel und der Duft von Curry. Wir hatten Was hast du dekoriert das letzte Mal? Ist doch sehr visuell sowas. Jetzt bin ich gerade, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ich habe das jetzt monatelang. Der Sommer ist ein Monat hin. Und jetzt schneidest du an einer anderen Sache. Ich habe das total weggebracht. Aber lass mich. Das ist interessant. Das ist nice. Sorry, warte. Also. Ist gar nicht so einfach. So viel. Und doch ist es dann, weil ich alles schnell in Kisten verpacke und wieder was Neues. Ja. Aber was schön war, großartig war Kiste Cook. Das ist eine Produktion von John Favreau gewesen. Okay. Der hat übrigens auch den ersten Iron Man Film gemacht. Okay. Und in diesem Film spielt er auch selbst mit. Hat sich auch anlernen lassen von richtigen Profiköchen. Okay. Und das ist ein kleiner Roadmovie geworden, weil er praktisch einen Sternekoch darstellt mit einem Jungen, mit seinem kleinen Sohn, mit einer eigentlich getrennten Frau, die aus Kuba kommt. Und macht der nicht einen Fastfood? Er macht einen Roadtruck, genau. Also das ist die Story. Unter anderem Titel. Also, oder ich habe ihn auch vergessen. Und dann gibt es die Cubanos Sandwich. Denn es wurde also ganz groß, kam das in Mode letztes Jahr oder zwei. Totaler Hype. Dass jeder also irgend so einen Foodtruck hat. Und wir haben jetzt also Foodtruck-Feste in Florida und überall. Hier auch. Und das hat das mit. Dieser Film hat es total ausgelöst. Absolut. Und das ist natürlich. das war ein super Film und der war auch sehr positiv. Also die Leute, ist ein wunderbarer Film. Ja. Der ist einfach zauberhaft. Schön. Der hat mit Familie, der hat mit Liebe, der hat einfach mit Existenz zu tun. Da kann man weinen, da kann man lachen. Ja. Der hat ganz wunderbare Vater-Sohn, Freundschaft, also weil er auch lustigerweise ganz viele Nebendarsteller eingekauft hat. Also auch Robert Downey Jr. als Second-Skill-Darsteller, der Ex von seiner Frau. Und lauter großartige Leute. Und der Film macht einfach Lust. Er hat eine tolle Musik, kubanisch. Wir haben richtige Cubanos gemacht. Also was natürlich ein Riesenakt ist, weil die so aufgebraten werden müssen, etc. aber das haben die... Tampa, Florida hat das gewonnen mit dem kubanischen Wester. Wer hat das beste Cuban Sandwich? Sehr nice. Da sind die Leute in Miami immer sehr traurig drüber, dass das also in Tampa gelandet ist, dieser Titel. Verstehe. Wollen das sicher auch zurückhaben. Aber es gibt natürlich sehr viel Kubaner und der Cuban Sandwich ist also ein legendär. Produkt. Ja, legendär. Nach Kuba das nächste. Okay, also wir haben da auch viel mit persönlich zu tun dann. Ja. Das ist interessant. Also auch Kubaner dann, kubanische Sandwiches, die gibt es hier in den Straßen noch nicht. Es gibt sehr viel. Das gibt es hier nicht. Und das gab es hier nicht. Und das Schöne war. Naja. Ja, normal, das steht bei uns im Programm und dann mache ich aber das Essen, wer macht das Essen dann? Das Essen macht in dem Fall immer die Hofköche, die sind gegenüber im Schlachthofgelände, was ein Kulturzentrum ist für alle Zuhörer und die sind dort ansässig, das sind Caterer und mit denen zusammen kooperieren wir. Okay. Und die kochen dann die Sachen so, wie wir das für die Firma sozusagen brauchen. Super. Und die sind vis-à-vis, das ist natürlich auch sehr praktisch einfach, die Anfahrtwege sind nicht so groß und dann ist das echt fast Family Business. Das ist sehr nett. Schön. Und was wir dort bei der Veranstaltung hatten, wir hatten echt einen Kubaner da mit seiner Familie. Ja. Und er hat das Lob ausgesprochen, dass die wirklich gut waren, was natürlich supi ist. Ja, also wenn der wirklich echte Kubaner glücklich ist mit einem Sandwich, das in Germanien gemacht wird, in Deutschland, in Hessen, wo normal die Apfelwein und Wurst. Also das war super und wir hatten echt riesen Spaß. Und dann natürlich die Deko von meiner Seite war halt very bunt sozusagen. Ja, wunderbar. Da hatten wir wieder die tolle Farbe Pink, Flamingos und so Sachen habe ich gemacht, Kakteen gebaut, Palmen gebaut. Da fehlt die Farbe, darf ich dir sagen, immer noch. Ja, und ich hatte ein großes wirklich. Jubiläum der Stadt Havanna und denen fehlt echt die Farbe. Das ist so ein bisschen was von DDR. Ja, dafür haben sie die bunten Autos noch. Ja, die Autos sind wirklich, und sind viele rosa Autos. Die sind also für die Touristen besonders interessant und deshalb gibt es mehr rosa, habe ich gesehen, als viele andere Farben. Ja, aber nach drei Fahrten mit diesen Autos sagst du, und Hyundai Motoren haben die alle, wenigstens funktioniert der Motor, aber der Sitzgurt ist etwas, was ich gerne hätte. Ich war leider noch nicht da, aber das ist also spannend, das, ich kenne Storys. Ja. Wie gesagt, der Spaß ist an dem langsamen Fahren mit den Dingern und möglichst keine Unfälle oder so. Nostalgisch gut aussehen. Eher so. Aber man muss sich mit denen fotografieren lassen und dann war es das. Also das ist wie in einem Cable Car sitzen, da hast du auch nichts von. Das Schöne ist, es ist von außen zu fotografieren. Gut, und jetzt haben wir also diese Serie, du machst also Essen und Film. Ja. Und jetzt möchte ich aber mal wissen, wo du herkommst. Was hast du denn so alles... In deinem Leben, bist du weit rumgekommen oder hast du hier vorwiegend dich in der Welt umgetan? Okay, das zu brechen ist schwierig, weil man sagt immer, es ist so ein Hansdampf in allen Gassen, sage ich. Aber meine Ursprünge, ich habe mehrere Berufsausbildungen, ich habe mal Schreiner gelernt, ich bin im Einzelhandel tätig gewesen, da im Fotobereich, deswegen auch die Affinität zu Filmen oder zu Optiken, sage ich mal so. Also das, bevor du gedacht hast, dich noch mehr... Ausbildung. Genau, und Und dann bin ich ganz frech irgendwann zum Film, hab da angerufen, das kann man ja heute gar nicht mehr machen. Hab da angerufen und hab gesagt, hallo Leute, hier bin ich. Dann sagen die, nö, das interessiert uns gar nicht. Und einen Tag später bin ich mit meinem Bluesmobil darüber gefahren nach Mainz und stand bei dem, der einen Tag vorher gesagt hat, nö, ist nicht, auf der Matte. Und dann eine halbe Stunde später hatte ich meinen ersten Vertrag. Um es kurz übers Knie zu brechen. Aber du hast ihm wahrscheinlich gezeigt, was du kannst, statt es zu sagen. Ich war ja kein Tänzer, ich wollte ja nicht tanzen. Ich habe gesagt, nee, ich möchte das jetzt hier machen. Aha. Ich konnte ja in der Form gar nicht. Genau, das war's. So, ne, das kann man heute schwierig noch, aber es ging. Weiß nicht, nicht, ob man, es kommt immer darauf an, wie viel Chuzpe, das ist ein schönes Wort, man hat und man sagt, also ich habe jetzt einfach den Schneid und melde mich. Und das ist ja jemand, der mit Initiative ist, manchmal besser als jemand, der sagt, ich habe das Stück Papier. Aber in Deutschland braucht man viel Stück Papier. Ja, divers, also mindestens einmal am Tag, sage ich immer, auf jeden Fall. Ansonsten interessiert mich das andere eher. Ne? Also wir sind, nein, einfach machen. Ja, ich und bin ein Macher. Selber machen. Was hab ich dann? Auch. Naja, ich habe dann mich ganz durchgekämpft, weil oh, ein lautes Kind. Das war ein lautes kleiner Kind. Rollercoaster. Ja, schön, aber akustisch. Der erste Sohn, der punktet. Ja. Ich habe eigentlich dann beim Film und beim Fernsehen alles gemacht, was in der Produktion notwendig war. Aber ich bin ein Macher. Also ich brauch die, genau, ich war Licht, Ton, Kamera, Assi, etc. Und beim Fernsehen und wird man dann überall eingesetzt oder wenn, nur bei Bedarf? Ja, bei Bedarf. Ja, Außenproduktionen gemacht, okay. Ich habe auch Tatort gemacht, ich habe Fernsehshows gemacht für den Hessischen Rundfunk, für ZDF, für Südwestfunk. Ja. Und dann wurden irgendwann auch die, also diese Privaten gegründet, das war die Zeit im Umbruch und Ende der 90er. Und da habe ich dann halt auch immer im Büro gesessen, habe mich mit so Sachen befasst. Und so habe ich mich verdient, ne, als Freier. Aha. Und habe mich so durchgewurschtelt, weil mich das einfach alles interessiert hat. Ja. Also es war nicht, weil mir so langweilig war, sondern einfach, ich wollte wissen, wie Film funktioniert. Weil vielleicht, das ist ganz interessant, der Ursprung dieses Gedankens kam daher, dass ich mit 5, 6 im Kino war. Mit meinem Bruder. Und ich habe hier unten in Wiesbaden im Arkadenkino gesessen, in einer Jugendvorstellung sonntags, für 3 D-Mark, meine Damen und Herren. 3 D-Mark, irre. Und habe Godzilla, King Kong gesehen, von 1931. Ja. Und habe mir gedacht, meine Fresse, der ist ja riesig. Und dann gibt es ja halt immer den Vor- oder Abspann bei den alten Filmen. Und dann habe ich gedacht, so einen Moment, da war der Affe, da war die blonde Frau, da war noch ein Typ. Und was machen die anderen da? Als Kind schon. Ja, ernsthaft. Überlegt. Und das war die Idee. Und das hat mich nie losgelassen. Ich wollte immer wissen, warum stehen denn da so viele Namen, die ich aber auf der Leinwand nicht gesehen habe. Ah. Okay. Und wann kam die Antwort auf die Fragestellung? Ja, Jahrzehnte später. Ja. Jahrzehnte später, über ganz viele Umwege. Ne? Eine Berufsausbildung, noch eine Berufsausbildung. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich es aber richtig wissen. Ja. Ne? Als ich dann so angefangen habe zu Hause, auch den ersten Videorekorder und die Oldschool und 16 mm etc. Und dann fing das an. Und dann, also Eltern haben das mit unterstützt, denn die Kamera ist ja nicht billig gewesen. Nee, meine Eltern, eher nicht. Hast du einfach gekauft? Ich hab, statt, nee, ich hatte Skateboard. Skateboard hatte ich auch, aber ich war nie gut. Die Trends habe ich alle ein bisschen später mitgemacht als andere, aber ist okay. Das habe ich irgendwie so hingewurstelt, ja, weil meine Eltern ja aus einer Zeit stammen, die, wo man alles irgendwie secondhand und sich zurecht arrangiert aus dem Krieg. Oh, okay. Und so habe ich das dann auch gemacht. Also denen quasi nachgemacht. Also ich meine, diese, Vormacherei, dass man im Krieg nichts hatte und dass man das organisiert. Mein Vater hat sich mit Schmuck gelacht, das heißt Clown. Ja, so nicht, aber das hat er so empfunden. Da habe ich gesagt, Mama, Papa, man kann auch billig Sachen kriegen. Ich bin Sperrmüllen gegangen. Genau, so organisiert. Das noch, das ist unsere Generation, glaube ich, Sperrmüll. Ja, Omas Kleiderschrank auf der Straße, wer hätte den rausgeschmissen? Keiner. Niemals. Ja, genau. Also das ist auch so der Ursprung, ne? Also auch zu gucken, auch dann im Arbeiten und Sachen irgendwie auch wieder zu verwerten. Ne? Ja, schön. Und das ist ja auch das Schöne da jetzt in der Murnau einfach. Ich arbeite mit Maschinen von 1954. Wahnsinn. Also richtig oldschool. Die sind, ich sage immer, unkaputtbar. Dieses Wort gibt's nicht, aber es ist eigentlich, wenn man ganz lieb zu denen ist. Und das macht's auch aus. Und mechanisch, das natürlich. Heißt, das können sie auch reparieren. Ja, da jede das Schraube geht ist heute nicht mehr. Ja, jede Schraube Teil raus, ist, Teil rein, neues Auto. Genau. Dann hast du ein neues Auto. Bald. Ja, so ungefähr. Also das waren so die Ursprünge. Und dann bin ich da wirklich über Jahrzehnte, Jahre von einer Produktion zur anderen. Und habe noch ein Kultur- und Kunsthaus zwischendrin, wir haben eine Freizeit gegründet. Und da kam in Wiesbaden auch. Und da kam ich dann auch zu meinen eigenen Sachen, also sprich Malerei und Bildhauerei, weil mich das schon gejuckt hat, da war noch mehr. Ne, so. Und dann haben andere was gebracht und dann hast du dich inspirieren lassen oder umgekehrt? Weil du sagst, es kommt dazu, in dem Moment, wo man anderes sieht, hat man auch Lust, was zu machen? Oder hast du es umgekehrt gemacht? Nee, das hatte ich auch so. Ja. Also das war, wir haben ja 3 Leute, wir haben zu dritt den Verein gegründet, Kulturförderverein gegründet. Okay. Gibt's den noch? Oder? Nee, der ist leider nicht mehr existent. Ja, okay. Und haben halt Konzepte geschrieben, haben die der Stadt Wiesbaden vorgelegt und dann war das genau die Umbruchszeit, das ist vielleicht interessant, da wurden hier sämtliche Armeekasernen der Amerikaner zugemacht. Das war wann? 90er rum. 90er, okay. So. Und da haben wir ein Gebäude, ein Casino-Gebäude vom ehemaligen Gelände, Kaserne, haben wir sozusagen in Besitz genommen, ja, aber offiziell, nicht so also rabaukenmäßig. Stadt hat sanktioniert. Ja, okay. Und dann haben wir das schön warm gehalten natürlich und haben einen Tanzsaal reingebaut, wir haben ein Tonstudio reingebaut, ein Filmstudio reingebaut, Kinderbetreuung und haben dann ein richtiges Konzept aus dem Boden gestampft. Und natürlich, wenn man das so macht, dann kommen natürlich auch alle anderen, die davon profitieren wollen, also auch viele Künstler. Und das passierte dann über mehrere Jahre. So. Und das war immer parallel auch zu meinem Arbeiten, ne, zu meinem normalen Job. Also ich war irgendwie 16, 20 Stunden auf dem Dreh, Außendreh und bin dann nochmal ein paar Stunden in die Schmiede, weil der Name ist auch damals auf mich gewachsen, Kulturschmiede hieß das. Ja. Ah, wo war die? Ja, auf dem Freudenberg hier oben. Freudenberg. Und der ist jetzt, der ist umgebaut worden. Das sind Einzelhäuser. Aber das die jetzt Amerikaner sind zurück und sind dann Heinerberg, also andere Gegend wohl jetzt. Ja, der Heinerberg ist noch übrig geblieben, ach so, ne, muss man sagen. Also doch noch ein Teil genau, der alten Kaserne. Das ist ein alter Teil. Aber da ist jetzt wieder Armee statt. Da ist die PX ein bisschen und so. Also Armee genau, also Amerikaner sind aus Heidelberg nach Norden gezogen, muss man sagen, wer es nicht weiß, aus Wiesbaden. Genau. Also war immer eine sehr attraktive Stadt für amerikanische Militärs. Genau. Ja, ja. Und diese Kulturschmiede hat sich dann überlebt, sozusagen, oder ist zu? Naja, es ist so, ne, wenn man so ein Projekt hat. Und wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, ich habe das parallel zu meiner normalen Arbeit gemacht und halt ehrenamtlich. Mhm. Und das und ist viel Arbeit. Luft und Liebe geht nicht, ne? Und wir waren bei den Amerikanern, die jetzt hier in Wiesbaden waren und eurer Kulturschmiede, die dann irgendwann aus Luft und Liebe nicht mehr existieren konnte. Also nur mit dem geht's nicht. Und irgendwann, ab dem Punkt, wo es um Geld geht, ist meistens schwierig. Die Lust von vielen am Ende. Es wurden andere Bedarfsanforderungen an dieses Gebäude dann gestellt, von städtischer Seite, um es mal so auszudrücken. Ja, und dann war dann die Kultur und die Kunst weniger wichtig. Nicht mehr so relevant, wie so oft. Ja. So, however. Das war eine schöne Zeit, viel gelernt, auch so über Menschen und so. Ja, und Einsatz. Und Einsatz und so. Und ich finde das schön, wenn Leute ehrenamtlich was machen, aber ich nicht mehr, ne, sag ich mal so. Danach habe ich wirklich, heute noch ab und zu, aber ich bin sehr oft angesprochen worden, willst du nicht wieder machen? Habe ich gesagt, gegen Geld. Ich möchte Geld dafür haben. Ja. Und das ist auch ganz klar. Es geht aber einfach es geht nicht. Ganz schnell, dass das dann an mich geht. Na, ja, so. Oder? Ja, das war, wie gesagt, wichtig. Was sehr schön ist aus dieser Zeit immer noch geblieben, wenn man halt so ein Local Hero ist, und ich bin ja ein echter Wiesbadener auch. Ja. Ich bin ja hier geboren und groß geworden. Das ist auch mein Viertel hier übrigens, wo wir gerade hier sitzen. Ja, Westside sozusagen. Westside. Genau. Und es bleiben viele Kontakte. Also es gibt ja noch doch dann einige Menschen, die immer noch an der Szene, Kunstszene sind. Ja. Und wir sehen uns und hören uns auch noch. Also auch und, jeder, der hier vorbeigeht, sagt Hallo, Wolf. Ja, ich bin, ja, genau. Das ist auffällig, ja, genau. Ja, also klein, ganz klein bist du nicht. Ja, ja. Auch schon Menschen her, halt, dass man kennt sich, ja. Ist genau. Das ist auch. Ja, und das ist ganz schön. Also es sind auch einige geblieben und die machen auch immer noch ihre eigenen Projekte und ab und zu findet man auch nochmal so zusammen. Ja. Und ich finde, das macht es auch aus. Mhm. Das ist einfach so eine. Und hast du Freude an einem bestimmten Genre gehabt, als du jetzt Filmemacher warst? Du hast ja so Film, jeder macht was er. Naja, ich habe mein Abschlusswerk, ich war ja auf der Medienakademie und habe da studiert. Okay. Wo ist die? Design in Mainz war die. Okay, die ist auch in. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie noch existent ist, aber however. Ja. Da habe ich ja Screen Design studiert. Da war mein Abschlussfilm Licht und Schatten. Okay. Hört sich ganz profan an, aber das war so der Ursprung. Also schwarz-weiß sowieso irgendwie. Hat Dora Maar auch gemacht. Ja, übrigens. Genau. Schon lange her. Also, ne, die Ursprünge haben mich immer interessiert. Ja. Und da ging es halt ganz klar um ganz klare Konturen und Sachen etc. Und das halt auch noch im Schnitt. Damals habe ich noch mit einer schönen Musik untermalt, die man da machen durfte. Okay. Das waren so meine Geschichten. Ja. Also ich mag... Also mehr, formal als eher Inhalt formal, jetzt, ja. Ich mag Geschichten erzählen, wenn wo Leute auch sich ein bisschen anstrengen müssen, dahinter zu steigen. Mhm. Ja. Also sprich, so, wenn alles so offensichtlich da liegt, finde ich es sehr unprätentiös und unattraktiv und auch nicht erotisch irgendwie. Mhm. So, ne? Ich mag das Versteckte. Ja. Und das sind so Geschichten. Mhm. Und ich privat bin halt ein großer, fantastischer Film- und Sci-Fi-Fan. Okay. Da komme ich her, weil mich das als Kind geschüttelt Caligari. Hat. Also ja, der, natürlich. Ja, das ja, Kabinett, das Kalibari, sorry, da, nicht das Kino. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, klar. Da habe ich auch die Sets gesehen. Weißt du, wo die stehen? Mhm. Die stehen unter dem Eiffelturm. Die stehen im Musée in Paris. Ah, die Modelle. Die Modelle. Ja, nee, nicht die Modelle. Teile der, ist das so? Ich glaube sogar Teile der richtigen Sets stehen okay, da. Also das war Pappe jetzt... stand da. Ah, okay. Da muss man mal hin. Ja. Okay. Ja, und doch, wie man ich mir damals sagte, ein Vêtement, also ein Kleid von Vivien Leigh. Ah. Da habe ich gedacht, naja, Lee heißt sie, aber ist okay, auf Französisch Lake. Na gut, das sind aus, die kleinen Feinen. Unter, ja, das sind die feinen Unterschiede. Ich habe mich Französisch angeschaut. Geht auch. Ja. Aber es gibt, man sieht sehr viel und ja, in Darmstadt war auch mal Filmsets, alte Filmsets. Also ich finde sowas faszinierend, weil es wirklich nur Pappe war. Also es war mit viel Pappe und mit viel Licht kann man viel machen. Mhm. Viel genau. Schatten auch. Das sind unter anderem auch ein Teil der Kurzfilme, die ich gezeigt habe, wo einfach dargestellt wurde, wie Filmtricks funktionieren. Ja. Ja, wunderbar. Oder Kameraeinstellungen. Ja. Und das sind ja Sachen, finde ich, die heute so untergehen, weil die Leute ja nur noch konsumen. Ja, und also, sie denken, es ist alles gezeichnet. Genau, also es ist alles so easy peasy. Nicht, ja, also ja. Gerade die Animationsfilme, das ist irre viel Arbeit. Baron Münchhausen, der erste großartig. Mal, was die gemacht haben. Ja, ist eine tolle Sache. Ja, da genau. Müsste man mal zu euch kommen. Und unbedingt, Archiv. Unbedingt. Ja, absolut, wir haben den ja restauriert erst vor kurzem. Ah, ja, und das ist wunderbar. Einer der tollsten frühen fantastischen Filme. Ja, ja, also absolut. Münchhausen jetzt. Ja, ja, Mann, Münchhausen. Ja, ja, toll. Ja. Ja, ja. Also das sind sehr deutsche Dinge und dazu muss man in die Murnau Filmstiftung, ins Murnau Theater. Filmtheater, genau. In Wiesbaden, gleich hinterm Bahnhof. Man kann es schon vom Zug sehen, wer Zug fährt. Und ansonsten ist es in einer etwas schrägen Gegend, muss man sagen, denn da ist auch der Schlachthof zu Hause. Also ihr seid dieses ganz moderne Gebäude und daneben ist viel Graffiti und um euch rum. Und, das ist Kultur. Die Leute fahren aber mit dem Auto vor, geht, schöner Parkplatz. Und die meisten Leute fahren dann auch mit dem Auto wieder weg und haben euch punktuell angefahren. Aber es ist alles total harmlos, weil Kultur heißt Vielseitigkeit und das absolut. Findet da statt. Ja. Ohne Witz. Das ist einfach super. Ja, nee, ja. Das ist auch schön und ich glaube, da finden die kreativen Leute auch hin und die ich im Publikum sehe, sind genau der gleiche Schlagmensch. Also ganz toll. Herzlichen Dank, Wolf, für dieses nette Gespräch. Bitte gerne. Über eine Tasse Milchkaffee. Gibt es auch in Wiesbaden und wir wollen, dass Sie nach Wiesbaden finden. Meine Heimatstadt auch. Ich bin auch hier geboren, aber es ist eine sehenswerte Stadt von Oper, Theater über Kino auf jeden Fall auch. Okay, Dankeschön. Dankeschön. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Wolf Moss bedanken für das nette Gespräch über eine Tasse Kaffee und das im Sommer 2019. Inzwischen haben Sie sicher die neuen Programme in der Murnau Filmstiftung sehen können im Internet, wie gesagt, unter www.murnau-stiftung.de und da können Sie dann das neueste und aktuellste Filmprogramm und auch Veranstaltungen sehen mit Regisseuren, alte Filme, neue Filme und auch die Vorstellung von Menschen, die mit Film zu tun haben. Und ich habe mich gefreut, dass ich dort einige Filme im Sommer sehen konnte. Ich werde es immer und wieder tun und ich hoffe, Sie begeistern